zwischen diesen Weltreligionen den mittleren Weg geht nur Islam, ja, nur die islamische Umma. In der islamischen Umma selber, ja, gibt es Sekten oder Gruppierungen, die sich zu der islamischen Umma bekennen. Oder nicht? Ja? Aber unter diesen Gruppen ist nur eine Gruppe auf dem mittleren Weg. Ja? Und das ist was? Das ist Ahli Sunna wal Jama'a. Nur Ahli Sunna wal Jama'a geht den mittleren Weg. Ja? Die anderen Sekten, egal ob es sich um Mu'tazila handelt oder Rafida oder um Jahmiya oder um Khawarij oder um Qadiriyya, alle gehen, ja, neigen zu einer bestimmten Dalala und gehen in eine bestimmte Richtung. Außer, wie gesagt, Ahli Sunna wal Jama'a, sie gehen den mittleren Weg. Ja? Und nicht nur, und das, inshallah, werden wir in vielen verschiedenen Punkten erklären. Was bedeutet Ahli Sunna wal Jama'a? Ist der mittlere Weg. Eigenschaft von Ahli Sunna, sie gehen den mittleren Weg. Ja? Sie sind in der Mitte. Nicht übertreiben und nicht untertreiben. Da gibt es bestimmte Fälle, inshallah, und die werden wir erwähnen. Erste Sache, Ahli Sunna wal Jama'a wasatun fi babi sifati lahi beina Ahli Ta'tili wa Ahli Tamthil. Ahli Sunna wal Jama'a, ja, erste Eigenschaft, wenn es sich also um den mittleren Weg handelt, ja, also in Bezug auf den mittleren Weg, barakallahu fikum. Ahli Sunna wal Jama'a, sie gehen den mittleren Weg, wenn es sich um Allah subhanahu wa ta'ala an Eigenschaften handelt. Ja. Die sind den mittleren Weg. Wer ist auf der einen Seite, wer ist auf der anderen Seite? Ja? Die übertreiben. Nein. Ahlu Ta'til, das sind die Allahs Eigenschaften total verleugnen. Ja? Sie negieren. Allahs? Sie sagen, Allah hat keine Eigenschaften. Allah, wenn man sie fragt, hat Allah die Eigenschaft des Sehens? Sie sagen, nein. Des Hörens, nein. Ja, hat Allah Hand, wie er sich selbst im Koran beschreibt, sagen sie nein. Ja, redet Allah, nein. Ja, spricht Allah, sagen sie nein. Deswegen, weil sie diese Eigenschaften Allahs verleugnet haben, haben sie auch gesagt, Koran ist erschaffen. Aber wir sagen nein, Koran ist Allahs Wort. Er hat gesprochen, subhanahu wa ta'ala. Ja, oder nicht? Ja, die verleugnen Allahs Eigenschaften und negieren sie. Ja. Oder zu dieser Gruppe, zu Ahlu Ta'til, die Allahs Eigenschaften verleugnen und sie negieren, gehören auch die sie falsch interpretieren. Ahlu Ta'wil, sie interpretieren es falsch. Aber das bedeutet auch, sie tun es negieren. Wenn man sie fragt, okay, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Hand im Koran, was sagt ihr darüber? Sie sagen, damit ist Kraft gemeint. Weil Hand unter anderem in der arabischen Sprache, Yed bedeutet Kraft, ja, Macht, Stärke. Yed bedeutet auch was? Großzügigkeit. Ja. Versteht ihr mich, Barakallahu? Die haben das verdreht, Barakallahu fikum. Ahlu Ta'til. Auf der anderen Seite sind die Ahlu Tamthil, die Allah subhanahu wa ta'ala mit seinen Geschöpfen vergleichen. Ja. Und sagen, Allah hat Hand wie unsere Hand. Oder Allah subhanahu wa ta'ala hat Augen wie wir. Oder ja, sie verdrehen bestimmte Hadith, der berühmte Hadith, überliefert von Imam al-Bukhari und überliefert von Imam Ahmed und anderen, wo der Prophet alaihi salatu wasalam sagt, Khalaqallahu Adama ala suratihi. Ja? Khalaqallahu Adama ala suratihi. Sagt Prophet salam, und dieser Hadith ist sahih, ohne Wenn und Aber. Das bedeutet, Allah hat Adam auf seiner Sura. Was ist Sura? Bild. Oder wie kann man das noch anders übersetzen? Sura. Gestalt. Allah hat Adam auf seiner Gestalt erschaffen. Allah hat Adam auf seinem Bild geschaffen. Okay? Hier in diesem Hadith können wir sehen, wie etwas erwähnt in diesem Hadith. Der Hadith ist sahih, also dass wir gleich die erste Problematik lösen. Ja? Jemand wird kommen und sagen, ist dieser Hadith sahih oder daif? Hadith ist sahih, halas. Die erste Problematik haben wir jetzt los. Wie werden wir jetzt diesen Hadith verstehen? Was bedeutet, Allah hat Adam auf seiner Gestalt erschaffen? Seiner. Auf wen? Was bedeutet seiner? Seiner Allahs oder seiner Adams? Nichts sagen. Okay? Barakallahu fikum. In diesem Hadith spricht der Prophet über was? Aus diesem Hadith, das können wir verstehen. Dieses Kapitel, was wir jetzt reden, Allahs Eigenschaften. Ja? Allah hat Adam erschaffen auf seiner Sura, Sura, Gestalt, ja? Bild, Aussehen. Also es geht hier um Eigenschaften, Attribute. Ja? Was ist der Weg von Ahl Sunnah wal Jama'ah, wenn es sich um Eigenschaften handelt? Ja? Sie bezeugen das, was Allah subhanahu wa ta'ala über sich sagt. Und sie bezeugen über das, was der Prophet über Allah sagt, über seine Eigenschaften. Sie bezeugen, dass das Haq ist. Ohne Ta'til, ohne irgendeine Eigenschaft zu verleugnen. Ja? Oder Ta'wil, oder sie zu erläutern. Oder Temthil, oder diese Eigenschaft, Allah subhanahu wa ta'ala, mit den Eigenschaften der Geschöpfe zu vergleichen. Nein, sie sagen, wir glauben das, an das und es ist so, wie Allah subhanahu wa ta'ala gebührt. Wir wissen nicht genau, wie es ist, aber wir wissen, dass das so ist. Okay? Aber wir gehen nicht jetzt in die Erläuterung, ja, Allah sieht so aus oder Allahs Auge ist so oder Allah sieht so und so. Das machen wir nicht. Aber wir glauben an das, was Allah über sich sagt. Dass er alles hört, dass er alles sieht, dass er der Schöpfer ist. Ja? Verstehst du mich? Ohne, dass wir diese Eigenschaften erläutern. Genau dieser Hadith sagt Imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, über diesen Hadith. Derjenige, der sagt, Allah suratihi, in seiner Gestalt oder sein Aussehen, wer sagt sein, sein, kehrt zurück auf Allah, seine Gestalt, Allahs Gestalt, das ist ein Jahmi. Und derjenige, der sagt seine Gestalt, damit ist Adam gemeint, das ist ein Mujassim, einer, der Allah mit seinen Geschöpfen vergleicht. Deswegen, dieser Hadith, in dem über Sifat gesprochen wird, wir sagen, ja, dieser Hadith ist sahih. Ja? Was er bedeutet, Allah hat Adam auf seiner Gestalt oder sein Aussehen erschaffen, wir wissen nicht, was dieses Sein bedeutet. Ja? Wir können nicht sagen Adam, wir können nicht sagen Allah subhanahu wa ta'ala, weil es handelt sich um Eigenschaften. Und wir glauben an Eigenschaften Gottes, der Barakatara, ohne sie zu erläutern oder ohne sie, ja? Ohne Allahs Eigenschaften mit den Eigenschaften der Geschöpfe gleichzustellen. Ja? Wenn jetzt Allah subhanahu wa ta'ala über sich irgendwas sagt im Koran, was sagst du dazu? Ja? Inna Allah kana sami'an basira. Allah subhanahu wa ta'ala ist der alles hört und alles sieht. Wie sieht Allah? Darf man so eine Frage stellen? Nein. So eine Frage ist, was sagt Malik? So eine Frage ist Bida. Du fragst, wie sieht Allah? Ja, Rabbil Alamin. Ja? Du fragst über Allahs Eigenschaften, wie sieht er, wie hört er? Wir sagen, wie er sieht und wie er hört. Er sieht so, wie es ihm gebührt, der Baraka wa ta'ala. Auf eine perfekte Art und Weise. Ja? Ohne Mängel oder ohne irgendwas Negatives dabei, subhanallah. Wie hört er? Er hört auf eine perfekte Art und Weise, wie es ihm als Rabbul Alamin gebührt zu hören, subhanahu wa ta'ala. Oh, perfekt. Ja? Göttliche Eigenschaften der Baraka wa ta'ala. Nur er besitzt sie. Ja? Subhanahu wa ta'ala. Versteht ihr das, Barakallahu fikum? Ja? Die einen verleugnen und sagen, nein, das haben sie aus Angst gemacht, aus Angst. Sie haben gesichert, ja, Allahs Hand, ja, und dann sieht er seine Hand und sagt, Astaghfirullah, nein, Allah hat keine Hand. Ja, Rabbil Alamin. Ameise hat Hand, okay? Elefant hat Hand. Ja? Ist das gleiche Hand? Nein, das hat nur einen gleichen Namen, subhanallah. Das kann man gar nicht vergleichen. Ja? Oder zum Beispiel Hand, nennt man auch hier diese Türklinke zum Aufmachen von Tür. Hand. Ja. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Ja? Yed. Kann man nicht vergleichen. Deswegen, wir sagen, Allah hat Hand. So wie er das im Koran sagt. Und wie der Prophet sagt. Yedullahi, Allah. Allah Jama'ah. Allahs Hand ist über eine Jama'ah, über eine Gemeinschaft. Ja? Oder wie Allah im Koran sagt, Yedullahi fauqa aydihim. Allahs Hand ist über ihre Hände. Zum Beispiel, ja? Oder wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Bel yedahu mabsutatan. Wahrlich, seine Hände, yedahu, zwei seiner Hände sind offen. Mabsut. Als Antwort auf die Juden. Die Juden sagen, waqalatil yahudu yadullahi maghlula. Und die Juden sagen, Allahs Hand ist gebunden, zugebunden. Ja? Ghil, das sind diese Fesseln. Ja? Gebunden, er gibt nichts her, ist geizig, sagen sie über Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Darauf sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Ghullat aydihim, mögen ihre Hände gefesselt werden sein. Also, ja, gefesselt. Ja, ihre Hände sollen gefesselt werden. Ja? Bel yadahu mabsutatan, nein, wahrlich, seine Hände sind offen, großzügig, subhanahu wa ta'ala. Er gibt, er ist nicht so einer, der seine Hand bei sich behält und nichts hergibt. La haula wa la quwwata illa billah, wie die Juden ihn versucht haben zu beschreiben. Das habt ihr verstanden, alhamdulillahi rabbil alamin. Ja? Glauben wir an die Eigenschaften Gottes, wir glauben an alles, was er über sich sagt, subhanahu wa ta'ala, ohne dass wir sie erläutern. Ja? Dass wir sagen, ja, Allahs Hand ist so, Allahs Hand ist so, dies, das. Nein, das sagen wir nicht. Wir sagen, es ist so, wie es sich beschreibt, aber wir wissen nicht, genau wie es ist. Wir haben Allah nicht gesehen. Und wir tun auch nicht das, was die anderen sagen. Nein, das ist nicht. Allah hat keine Eigenschaften. Ja? Versteht ihr mich, Barakallah? Zum Beispiel die Asha'ire. Jemand versucht mit aller Gewalt Asha'ire in Ahl Sunnah wal Jama'ah reinzuschieben. Die Asha'ire sind eine Sekte. Ja? Und die sind nicht Ahl Sunnah wal Jama'ah. Okay, wir sagen nicht, Asha'ire sind Kuffar. Aber Asha'ire sind nicht Ahl Sunnah wal Jama'ah. Sondern gerade in diesem Kapitel und auch in vielen anderen, in diesem Kapitel sind die in die Irre gegangen. Ja? Von Allah subhanahu wa ta'ala Namen und Eigenschaften, oder besser gesagt Eigenschaften jetzt Sifat, sie bestätigen nur, wie viele? Ja? Sieben Eigenschaften. Allah erschafft alles. Ja? Er hört, er sieht. Okay? Aber wenn man sie fragt, hat Allah die Eigenschaft der Rahma, ja, dass er gnädig ist, sagen sie nein. Ja, warum? Ja? Weil Menschen sind gnädig und Gnade ist eine menschliche Eigenschaft, in dem Sinne Schwäche. Ja? La hawla wa la quwwata illa billah. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Dass du sagst, dieser Mann ist gnädig, er hat Gnade, barmherzig und so. Dass Allah, nein, Allah ist nicht barmherzig. Allah hat nicht diese Eigenschaft von Gnade. Sagen wir, Allahu Akbar. Ein Mensch ist gnädig auf seine Art und Weise. Ja? Wie ist die Gnade von einem Menschen? Ja? Nicht begrenzt, sondern vermischt mit Jahl. Ja? Vermischt mit Zulm. Vermischt mit Gefühlen, falschen. Ja? Aber die Eigenschaft, Bismillah. Die Gnade Allah subhanahu wa ta'ala ist perfekt. Ja? Ohne irgendeinen Mangel. Sie ist nicht mit Jahl oder falschen Gefühlen verbunden. Ja? Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Muslim, bei den Muslimen hat man diese, wegen der Dalala, die man in der islamischen Umma reingeführt hat, ja, hat man diese falsche Rahma eingeführt. Gnädig, gnädig. Ja, wir sind gnädig, wir sind. Ja. Irgendein Kafir, der hat, was weiß ich, 20 Dörfer niedergebrannt und die ganzen Muslime geschlachtet und getötet. Die Muslime fangen ihn, geben ihnen ein paar Watschen und lassen ihn wieder gehen. Muslime sind gnädig. Rahma. Das ist falsche Rahma. Das ist falsche Rahma, Allah Mustan. Versteht ihr das, Barakallahu fikum? Ja? Allah ist gnädig, oder nicht? Aber er wird die Kuffar in Jahannam werfen. Und die werden verbrennen. Nicht verbrennen, sondern sie werden ewig brennen. Sie werden nicht verbrennen können. Ihre Haut wird verbrennen. Dann bekommen sie eine neue. Ja? Sie werden Getränke trinken. Wenn sie es nur in die Nähe bringen vom Gesicht, das ganze Fleisch des Gesichtes wird verbrennen. Ja. Sie werden ekelhafte Flüssigkeiten zu sich nehmen. Ja? Sie werden versuchen, es zu schlucken, aber es geht nicht runter. Der Körper nimmt es nicht mehr. Nimm irgendwas Ekelhaftes. Versuch es runter zu schlucken, geht nicht. Auch wenn es Medikament ist. Du weißt, du bist krank, du brauchst es. Diese Sirup oder was weiß ich was, es kommt raus, geht nicht. Der Körper will es nicht. Die Leute von Jahannam werden keine. Wenn du als Mensch das siehst, du bekommst ein weiches Herz und sagst, Yalla. Yalla, lass ihn, das soll weggehen, ich kann das nicht mehr anschauen. Ja? Verstehst du mich, Barakallah? Wegen was? Wegen deinem Jahl. Ja. Ein Salim, ein Kafir, ja? Du sagst ihm, Yalla, geh, Yalla, Bismillah. Nein, nein, nein. Ja? Gerechtigkeit. Ja? All diese Sachen, diese Ahlul Bidah, alle diese Eigenschaften, diese ganzen, konnten sie nicht richtig verstehen. Ja? Was heißt da richtig verstehen? Allah ist derjenige, der recht leitet. Ja? Deswegen, Wallahi, vorhin, ich bin zu Hause gesessen, und habe ein bisschen nachgedacht. Ja, über mich, über das Leben, über allgemein, ja, die Lage, in der ich jetzt, ich habe über mich nachgedacht. Ja, dann habe ich gesagt, Wallahi Ladim, wenn Allah subhanahu wa ta'ala mich nicht recht leitet, und wenn Allah subhanahu wa ta'ala mir nicht die Wege seiner Rahma öffnet, ja, und wenn Allah subhanahu wa ta'ala mich nicht unterstützt, ja, dass er mich unterstützt von sich subhanahu wa ta'ala, ja, werde ich nichts erreichen können. Ja. Und eines Tages werde ich die Augen aufmachen, nach Tagen, nach Jahren, und werde sagen, subhanallah, wie konnten so viele Jahre vergehen? Was ist da passiert? Ja. Auf was habe ich mich verlassen? Auf meine Qualitäten? Nein, deswegen das allererste Wallahi ist Allahs Rechtleitung. Ja. Dass du Allah subhanahu wa ta'ala jeden Tag darum bittest, dass er dich rechtleitet. Ja. Dass er dir das gibt, was gut für dich ist. Nur Allah weiß, was gut für dich ist. Ja. Du weißt es nicht. Dass ein Mensch nicht kommt und sagt, ja, jetzt werde ich dies machen, jetzt werde ich das machen. Ihr kennt viele Beispiele. Ja. Jemand wird zum Beispiel, sein Traum ist, dass er in Medina studiert. Sein Traum ist, dass er in Mekka studiert. Und er wird aufgenommen in Mekka. Und er wird in Mekka studieren. An der Fakultät Umul Qura. Ja. Und er wird dort jahrelang leben. Er wird vielleicht ein Magister werden in islamischen Wissenschaften. Ja. Aber was bringt ihn das, Barakallahu fikum? Wenn er nicht recht geleitet ist. Ja. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Er kommt zurück, ein diplomierter, was weiß ich, Magister oder Doktor der islamischen Wissenschaften, und führt die Leute in die Irre. Er führt sie im wahrsten Sinne des Wortes in die Irre. Ja? Seine Zügel, wenn du sie akzeptierst, dass er dich zieht wie einen Stier, er wird dich in Jahannam führen. Ja? Und dann wird man sich denken, wie konnte das passieren? Er hat ja studiert. Ja. Nein, nein. Derjenige, den Allah nicht recht leitet, Wallahi, derjenige, den Allah nicht führt, mit seiner Gnade. Deswegen, was sagen wir? Wir sagen, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. O unser Herr, führe unsere Herzen, la tuzigh qulubana, führe du nicht unsere Herzen in die Irre. Die Übersetzung, lass nicht unsere Herzen in die Irre gehen, ist falsche Übersetzung. Ich weiß nicht, was für Übersetzungen wir haben. Haben wir vielleicht ein Mustafa auf Deutsch irgendwo hier? Aywa, da ist es. Das da, genau. Das mit den, genau. Nur halt, ich will nur gucken, was da steht. Aywa. Rabbana la tuzigh qulubana. Unser Herr, lasse unsere Herzen nicht abschleifen. Ja? Lasse unsere Herzen nicht in die Irre gehen. Das ist total falsche Übersetzung. Lass unsere Herzen nicht in die Irre gehen. Ja? Ist das richtig oder nicht? Ist das Herz selbstständig geworden in diesem Fall? Ja? Das Herz ist nicht selbstständig, wenn es sich um Rechtleitung handelt. Ja? Du kannst etwas wollen und Allah gibt es dir. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Ja? La tuzigh qulubana bedeutet, leite unsere Herzen nicht in die Irre. Ja? Nicht, lass unsere Herzen nicht in die Irre gehen. Dass das Herz macht, was es will. Nein, nein. Sondern sei du es, der unsere Herzen, ja? La tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Ja? Führe unsere Herzen nicht in die Irre, nachdem du uns recht geleitet hast. So ist die Übersetzung von dieser Aya. Ja? Was sagen wir auf der Sajda? Ja? Ja, Allahumma ya muqallab al-kulub. Ja? Qalb. Was ist Qalb? Herz. Wieso nennt man es Qalb? Von Taqallub. Ja? Ja, Taqallab. Ständig wird es verdreht. Mal so, mal so, mal so, mal so. Ja? Deswegen nennt man es Herz oder Qalb. Das, was sich ständig verdreht. Mal so, mal dies, mal das. Ja? Allahumma ya muqallab al-kulub. O du, der die Herzen verdreht und dreht. Ja? Allahumma, o Allah, o mein Allah, o mein Gott. Ja? Du rufst Allah. Ja, ja muqallab al-kulub. O du, der die Herzen dreht. Ja? Thabbit qalbi ala dinik. Festige mein Herz in deiner Religion. Ja? Verstehst du mich? Du bist der, der das Herz dreht. Du bist der, der recht leitet. Du bist der, der die in die Irre führt. Will jemand irre? Willst du irre? Willst du den falschen Weg? Allah wird dir den falschen Weg geben und alle Dua dieser Welt, alle Schuyuch, alle Daia, alle Prediger, die Extremen und die Liberalen, die mit Hikme und die ohne Hikme, alle werden sich versammeln, um dir Dawa zu machen. Du wirst trotzdem in Jahannam landen am Ende. Du wirst nicht den geraden Weg nehmen können. Weil du hast dich für den falschen Weg entschieden. Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala über diejenigen, die sich für den falschen Weg entschieden haben? Also, man yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda. Wer sich dem Propheten widersetzt, nachdem ihm die Huda, was ist Huda? Rechtleitung, nachdem ihm die Huda klar geworden ist, das ist der gerade Weg, das ist die Huda, das ist die Rechtleitung. وَيَتَّبِيَ غَيْرَ السَّبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ und er folgt den Weg, einen anderen Weg und nicht den Weg der Mu'minin, der Sahaba. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ wir werden ihm das geben, wofür er sich entschieden hat. نُوَلِّهِ wir werden ihn rechtleiten. Willst du den Weg des Kufrs? Du bekommst den Weg des Kufrs und die ganze Dunya wird dich von diesem Weg nicht weggeben können. Ja? Deswegen sehr oft sagt man sich, ja, wie will ich das machen? Wie will ich zum Beispiel studieren gehen? Ja. Studieren kann jeder auf seine eigene Art und Weise interpretieren. Studieren. Na. Was bedeutet studieren? Egal, jeder soll für sich das Wort selber interpretieren. Du willst studieren gehen. Wie? Was? Was brauche ich dafür? Wenn du vorher dich nicht an Allah subhanahu wa ta'ala wendest, dass er dir in dieser Sache Khair gibt, dass er dich unterstützt, wirst du keine Hilfe und keine Unterstützung haben. Und das, Leute, die Allah nicht kennen, wie kann man Allah subhanahu wa ta'ala anbeten, wenn man seine Eigenschaften verleugnet? Deswegen sagt man zu den Asha'ire, ihr seid Schwachköpfe. Wenn du sagst, Allah ist nicht gnädig, wer soll dann mit dir Gnade haben, Fasik? La hawla wa la. Wer soll dann mit dir Gnade haben, Yawmul Qiyamah, wegen deiner vielen Sünden? Ja? Deswegen, einer der besten, das beste Ilm, das man im Islam haben kann, jemand wird sagen, Aqidah. Dazu kommen wir. Jemand wird sagen, Hadith. Jemand wird sagen, dass man eine schöne Stimme hat beim Koran rezitieren, so dass die anderen, die zuhören, beginnen zu weinen. Die einen werden sagen dies, die anderen werden sagen. Aber das beste Wissen, bestes Ilm ist, dass du Allah subhanahu wa ta'ala kennenlernst. Wenn du einen Fehler machst und ihn rufst, dass du weißt, du rufst jemanden, der Ghafur ist. Er liebt es zu verzeihen. Du rufst jemanden, der Afu ist. Er liebt es zu vergeben. Dass du weißt, du hast Fehler gemacht, du rufst jemanden, der ist Rahim. Ja? Du steckst in der Klemme. Du rufst jemanden, der ist Qadir. Ja? Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Du bist erniedrigt, der Kafir tretet dir ins Gesicht. Ja? Du sagst, du rufst wen? Al-Qawi, Al-Metin, der Starke, der Mächtige, Al-Aziz, der Große, der Gewaltige, Al-Jabbar. Was bedeutet Jabbar? Der Bezwinger. Du wirst nicht gefragt, willst du oder willst du nicht? Allah ist Jabbar. Du wirst es machen, wenn er das will. Und du hast keine Möglichkeit, dich seinem Willen zu widersetzen, tabaraka wa ta'ala. Deswegen alle diese Sekten, sie steigen von Sekte zu Sekte. Was ist aus Asha'ira entstanden dann später? Maturidi, von Mansur, Abu Mansur al-Maturidi. Er war ein bisschen, hat sich gedacht, ja, sieben Eigenschaften Gottes. Allah hat viele Eigenschaften, Allahu Akbar. Aus jedem jeder seine Name enthält noch dazu eine Eigenschaft. Wenn wir sagen, Allah ist al-Qawi, der Starke, welche Eigenschaft kommt aus diesem Namen heraus? Die Stärke. Oder nicht? Wenn wir sagen, Allah subhanahu wa ta'ala ist Karim, Al-Karim, der Großzügige, welche Eigenschaft kommt aus diesem Namen Al-Karim raus? Al-Karim, Allah ist großzügig. Diese erste Sekte, Asha'ira, vor ihnen waren ja die Jahmiyyah, aber die wollten sich von den Jahmiyyah trennen und sagen, ja, Allah hat schon sieben Eigenschaften. Dann kamen die Maturidi und haben gesagt, nein, sieben ist zu viel. Allah hat 14 Eigenschaften. Und die werden nicht den geraden Weg finden. Ja? Wenn sie nicht Allah kennenlernen, tabarak wa ta'ala, und Allah, dass du Allah kennst, deinen Rabbul Alamin. Ja? Deswegen, was sagt der Prophet über Allahs Namen? Aus Namen entstehen die, kann man die Eigenschaften kennenlernen. Ja? Wenn wir sagen, Allah ist Al-Khaliq, der Schöpfer, welche Eigenschaft hat er? Er erschafft. Er ist der Schöpfer, er erschafft. Versteht ihr mich oder versteht ihr mich nicht? Wer versteht mich nicht? Ja? Von denen, die Deutsch können. La hawla wa la quwwata illa billah. Ja, verstehst du das? Alhamdulillahi rabbil alamin. Der Professor mir sagt, inna lillahi, wie geht der Hadith? 99 ismen. Mia illa wahida. Allah subhanahu wa ta'ala hat 99 Namen. 100 außer ein Name. Also 99 Namen. Men addaha dakhal al jannah. Wer sie aufzählt, kommt ins Paradies rein. Was bedeutet aufzählen? Der sich verinnerlicht mit dem ganzen Körper. Jetzt jemand, der ein bisschen intelligenter ist, er setzt sich hin und sagt, Allahu ladhi la ilaha illa hu, al-malik, al-kuddus, al-salam, al-mu'min, al-muhaybin. Er lernt sie. Yalla. Er kann sie auswendig. Nützt ihm das? Verinnerlicht heißt es. Verinnerlichen. Dass du sie verinnerlichst in deinem Herzen. Wenn du Allahs Namen oder Eigenschaften leugnest, sagst, na, Allah hat diese Eigenschaften, dann kennst du deinen Herrn nicht, der Barik wa ta'ala. Das beste Wissen ist, was man überhaupt haben kann, ist, dass man Allah subhanahu wa ta'ala, das ist das Allerbeste und das Allerwichtigste. Ja? Wer Allahs Eigenschaften kennt, Namen und Eigenschaften kennt, wird er Schirk machen? Ist das möglich? Ja? Wird er Tawhid nicht kennen? Ja? Wird er mit einem anderen Gesetz regieren und nicht mit Scharia? Ja? Unmöglich. Einer, der Allah kennt, durch seine Namen und Eigenschaften, unmöglich, dass er Schirk begeht. Ja? Unmöglich, das ist unmöglich, dass er Muschrik wird. Oder dass er Kafir wird. Kafir kann er nur werden, wegen Trotz zum Beispiel. Ja? Oder Verleugnung, oder ja, diese Hochmüt, wie zum Beispiel Firaun oder Iblis und so. Ja? Aber wegen Jahl niemals. Ja? Er kennt Allah subhanahu wa ta'ala, ganz genau beschreibt Allah subhanahu wa ta'ala sich im Koran, und dann macht er Schirk, er stellt, tut Allah subhanahu wa ta'ala Partner bei Gesellen. Ja? Unmöglich, subhanallah. Derjenige, der Allah kennt, der wird niemals sagen, ja, wir nehmen jetzt das britische oder das französische Gesetz. Sag Allah Akbar, Allah Rabbul Alamin, der Schöpfer des Himmels und des Mondes, und der Sonne und des Sonnensystems, der Schöpfer der Planeten, der Schöpfer der Dschinn und der Engel und der Menschen. Und das, was wir sehen und das, was wir nicht sehen. Ja? Mit seinem Befehl geschieht das, was geschieht. Und ich soll sagen, nehmen wir das britische Gesetz. Und Allah sagt über sich, Innil hukmu illa lillah. Das Gesetz gehört Allah einzig und alleine. Ja, wegen diesen 99 Namen. Darf man sagen, ich kenne zum Beispiel, man nennt das auswendig, darf man dann sagen, ich kenne alle Namen Allahs? Oder kann man sagen, Allah subhanahu wa ta'ala kennt diese einzigen Namen? Richtig, ich kenne diese 99 Namen, die im Buch stehen, auswendig. Ja. Es gibt Allah hat auch andere Namen, die wir nicht kennen. Weil der Prophet s.a.w. sagt, Yawm al-Qiyamah wird der Prophet s.a.w. Sajda machen, unter dem Thron Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann wird Allah rufen, auch mit Namen und Dua, der Prophet s.a.w. sagt, die ich jetzt momentan nicht kenne. Ja. Diese Namen und Dua kenne ich jetzt momentan nicht. Aber zu diesem Zeitpunkt, also die Besonderheit des Propheten s.a.w., Yawm al-Qiyamah wird Allah subhanahu wa ta'ala ihm, wie gesagt, diese Schefa'a erlauben, diese Schefa'a für die Umma wird ihm erlaubt werden und er wird noch mit bestimmten Namen Allah subhanahu wa ta'ala und mit bestimmten Ad'iyah wird er belehrt von Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen, meine Shabab, inshallah ta'ala, ihr habt es verstanden. Ja? Das ist eine wichtige Sache, ist la hawla wa la quwwata illa billah. Nächster Punkt. Ahli Sunnah wal Jama'ah hum wasatun fi babi al-wa'di bain al-murji'ah وبين الواعدية. أهل السنة والجماعة gehen den mittleren Weg im Kapitel von Wa'd. Allahs Drohung. Zwischen wen? Zwischen Murjia und Wa'idiyya. Wer sind die Wa'idiyya? Al-Wa'id. Die Khawarij. Ein anderer Name für die Khawarij werden wir in den Büchern von Ahli Sunna werden wir für Khawarij mehrere Namen finden. Bei den Salaf, nicht in unserer Zeit. In unserer Zeit nennen sie Khawarij auch Leute von Ahli Sunna wal Jama'a. Und erfinden andere Namen und Takfiriyun und was weiß ich was. Sondern bei den Salaf, bei den ersten Generationen werden wir den Namen finden Al-Khawarij. Dann werden wir finden den Namen Al-Haruriyun. Haruri. Es gab eine Stadt im Irak namens Harura. Dort haben sie sich versammelt und hatten wirklich eine mächtige Armee. Ja. Dann der Name Wa'idiyya, wegen dem, was wir jetzt gerade erwähnen, Barakallahu fikum. Die Murjiya sagen, La yadurru ma'al imani dhambun. Ja? Kema la yanfa'u ma'al kufri ta'a. Die Murjiya sagen, wenn man Iman hat, schadet einem die Sünde nicht. Ja. Wenn jemand sagt, ich bin Mu'min, er kommt ins Paradies. Ja? Die Khawarij, sie sagen, wenn jemand eine Sünde macht, er kommt in Jahannam. Halas. Weil die sagen, Iman, wenn man satt, schadet einem nicht die Sünde. Das sagen die Murjiya. Und die anderen sagen, Iman, entweder man hat es oder man hat es nicht. Aber bei Ahli Sunna wal Jama'a ist das nicht so. Sondern was sagen Ahli Sunna wal Jama'a? Ja? Der Iman ist, es gibt Aslul Iman, dem Fundament des Islams. Und das ist La ilaha illallah an erster Stelle. Und danach das Gebet. Wer La ilaha illallah hat, ja? Und natürlich das Gebet, weil das Gebet ist wichtig für die Äußerlichkeit. Okay? Für das Äußere, für die Hukum, Ahkam in dieser Dunya. Ja? Die Ahkam in dieser Dunya. Wenn einer nicht betet, der sagt, ich bete nicht. Gibt es irgendeine Tat, dass weniger ist als Gebet, dass wir sagen, okay, er betet nicht, aber er tut das. Gibt es nicht. Ja? Ohne Gebet kann er kein Muslim sein. Abadan. Ja? Aslul Iman. La ilaha illallah. Dann gibt es Iman al-Wajib. Okay? Iman al-Wajib. Der zweite Teil. Die zweite Deraja. Und die dritte Deraja ist Iman al-Mustahab. Ja? Das sind die höchste Stufe. Die unterste Stufe nennt man al-Islam. Die mittlere Stufe nennt man El-Iman und die höchste Stufe nennt man El-Ihsan. Okay? Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Bei den Khawarij gibt es so etwas nicht. Bei Ahli Sunna wal Jama'a, wir sagen über Iman was? Ja? Was ist Iman? Yazidu bita'a wa yankus bil ma'asi. Der Iman steigt mit guten Taten, mit der Gehorsamkeit und wird schwächer mit den Sünden. Bei den Khawarij ist es nicht so. Sie sagen, Iman ist eins. Man kann es nicht teilen. Der Astol-Iman, der mittlere Iman, der komplette Iman. Iman und Kamil. Gibt's nicht. Entweder du hast es oder du hast es nicht. Wenn du eine Sünde machst, hast du dein Iman beschmutzt und hast ihn damit verloren. Und bist ein Kafir und kommst in Jahannam. Ja? Und sie sagen, Allah, seine Pflicht ist Wajibun, sagen sie. Ja? Die Khawarij sagen, Allah, seine Pflicht ist, dass er denjenigen, der Sünde macht, dass er ihn bestraft. Ja? Aber wir sagen nein. Wir sagen, huwa tahta mashiatillah. Er steht unter Allah subhanahu wa ta'ala Mashiach, will. Wenn er möchte, bestraft er ihn. Wenn er nicht möchte, verzeiht er ihn und kommt ins Paradies. Kann man über Allah sagen, Allah ist, seine Pflicht ist. Wer verpflichtet Allah zu irgendwas, außer er verpflichtet sich selbst zu etwas. Und zu dem hat er sich nicht verpflichtet, sondern im Gegenteil von dem. Was verpflichtet er sich? Ja? Er verzeiht dem, der ihm nicht Schirk macht. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah wird nicht verzeihen, dass man Schirk macht. Das verzeiht er nicht. Halas, da gibt es keine Kompromisse, kein Wenn und Aber. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Aber all das, was unter dem Schirk ist, verzeiht er, wem er möchte. Ja? Ein Mensch kommt, hat Sünden wie die Alpen. Ja? Ich wollte nicht sagen, die Berge von Kaukasus, aber Alpen kennt jeder. Ja? Er hat so viele Sünden. Wie Hindukusch. Hindukusch. So viele Sünden hat er. Aber er macht keinen Schirk. A'udhu billah, abadan. Aber er hat Sünden gemacht. Mit der Tauba hat er Raffler gehabt, also er war unachtsam. Mit der Tauba hat er sich nicht beeilt, wie er sich gehört. Was ist mit diesen Menschen? Er hat Allah nicht Schirk gemacht. Er hat ihm keine Partner beigesellt. In keinem Sinne. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er möchte, bestraft er ihn. Wenn er möchte, wird er ihn verzeihen. Und es ist er, dass er ihm verzeihen wird, der Baraka wa ta'ala. Ja? Aber derjenige, der Allah Schirk macht, er kann gute Taten haben. Nicht wie Jabal Uhud, sondern wie die ganze Dunya, wie das ganze Universum. Er wird sicher in Jahannam kommen. Ja? Weil Allah sagt, er wird nicht Schirk verzeihen. Alles andere verzeiht er. Wem er möchte. Ja? Ein anderer, er hat eine Sünde. Er hat eine Sünde, eine einzige Sünde, für die er nicht Tauba gemacht hat. Und Yawmul Qiyamah kommt er und diese eine Sünde hängt ihm über den Kopf. Ja? Wenn Allah will, bestraft er ihn für diese Sünde. Wie bestraft Allah subhanahu wa ta'ala? Wie? Wenn wir sagen, er verzeiht, wem er möchte, dann sagen wir auch, er bestraft, wie er möchte. Ja? Stell dir vor, du kommst Yawmul Qiyamah, ja? Hast eine Sünde gehabt, eine gewaltige Sünde in dieser Dunya. Außer großer Schirk. Wenn wir sagen, kleiner Schirk, auch für kleine Schirk wirst du bestraft. Alles andere, große Sünden, Alkohol oder Wayazan Billah, Zigaretten oder was weiß ich, Sina oder irgendwas anderes, Allah bestraft, wenn er möchte, wie er möchte. Bedeutet das, du wirst automatisch in Jahannam geworfen? Ja? Gibt es auch eine andere Art von Bestrafung? Wer weiß es? Zum Beispiel. Echt? Zum Beispiel warten. Ah ja? Strafe im Grab. Angst und Schrecken, Yawm al-Qiyamah. All das sind, ja? Du hast genug, inshallah. Hast dich erschreckt so sehr, dass du nicht weißt, was mit dir ist. Wohin? Was passiert mit mir? Ja? Und sehr oft ist dieses Warten und diese Ungewissheit ist sehr oft schlimmer als die Strafe selbst. Ja? Oder nicht? Ganz besonders jemand, der Angst hat. In dieser Dunya, nehmen wir mal irgendeine weltliche Sache. Okay? Ja, man sagt, ja, jetzt steht draußen vor der Tür, ist irgend so ein, ist Thai-Box-Weltmeister, was der erwartet auf dich. Und du sagst, oh Mann, na, dieses Nachdenken, was wird jetzt passieren, hin und her, das ist das, was dich richtig kaputt macht. Du kommst raus, der klebt dir eine Watsche, was der und sagt, Yalla, verzieh dich. Und du sagst, Alhamdulillah, ist gut gegangen. Ja? Das Warten war schlimmer als die Watsche, die du bekommen hast. Ja? Oder nicht? Versteht ihr, wie ich war? Barakallahu fikum. Aywa, alhamdulillah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Aywa. Das habt ihr verstanden. Die Murji'a sagen, wer Iman hat, Sünde schadet ihm nicht. Er ist ein Mu'min. Und Yawmul Qiyamah wird er kommen als ein Mu'min. Halas. Subhanallah. Und die Khawarij sagen, nein, wer eine Sünde macht, er ist Kafir. Und wenn er Yawmul Qiyamah kommt, nützt ihm nichts. Aber Ahli Sunnah wal Jama'ah sagen, nein. Ein Muslim, der also keinen Kufr und Schirk begangen hat, so einer ist Muslim. Yawmul Qiyamah, inshallah ta'ala, wird Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er will, für andere Sünden, wenn er ihn bestrafen will, wird er ihn bestrafen, wenn nicht, wird er ihn verzeihen, tabaraka wa ta'ala. Die nächste Mas'ala, oder Eigenschaft von Ahli Sunnah wal Jama'ah, oder besser gesagt, ihre Wasatiyah, ihr mittlerer Weg. Ahli Sunnah wal Jama'ah gehen den mittleren Weg in welcher Mas'ala? Mas'ala die Takfir. Im Takfir. Ja? Wenn es sich um Takfir, was bedeutet Takfir? Takfir bedeutet, jemanden zu Kafir zu erklären. Dass du sagst, du bist kein Muslim, du bist ein Ungläubiger, du bist ein Kafir, du bist ein Muschrik. Ja? Takfir bedeutet, dass du ihm die Eigenschaft des Kufrs zuschreibst. Ja? Die Ahkam des Kufrs, dass du sagst, du bist ein Kafir. Alles, das bedeutet Takfir. Ja? Ahli Sunnah wal Jama'ah gehen den mittleren Weg im Takfir. Zwischen den ganzen Sekten. Ja. Zum Beispiel, wir wissen, die Khawarij machen Takfir. Zum Beispiel, die Schia machen auch Takfir. Die sind noch schlimmer, die Schia. Ja. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Ja. Alle Sekten machen Takfir. Ja. Ahli Sunnah wal Jama'ah gehen den mittleren Weg des Takfirs. Derjenige, der, und was bedeutet den mittleren Weg? Sie gehen die übertreiben nicht im Takfir. Ja. Oder untertreiben. Derjenige, ja, der Kufr macht. Derjenige, der Kufr begeht. Bei den Murji'a, sie werden in 1000 Entschuldigungen finden. Entschuldigungen und Ausreden, die in der Scharia keine Ausrede sind. Und nicht als Entschuldigung gelten. Ja, er hat zwar Prophet geschimpft, aber nicht aus Hass zu Prophet. Er hat zwar irgendeinen Teil des Islams verleugnet, aber das hat er gemacht aus Jahl. Er betet die Gräber an und ruft die Toten, das macht er aus Unwissenheit. Ja, sind das Entschuldigungen? Ja? Derjenige, der Kufr macht, sie entschuldigen und wollen ihn nicht für Kafir erklären. Okay? Auf der anderen Seite gibt es Leute, die machen Tekfir wegen Sachen, die nicht Kufr sind. Ja? Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Ey, du bist Kafir. Der ist Kafir. Der ist Ahli Sunnah wal Jama'a. Was ist der Manhaj von Ahli Sunnah wal Jama'a? Derjenige, der Kufr begeht, auf eine Art und Weise, bei der er keine Entschuldigung hat, sie erklären ihn zu Kafir. Auch wenn er ihr Hodja ist. Auch wenn er eine besondere Persönlichkeit ist. Er ist ein Kafir. Ja, Bruder hat in Medina studiert, er ist ein Kafir. Was habe ich die Regeln gestellt? Habe ich die Scharia erfunden? Nein, Allah subhanahu wa ta'ala hat diese Regeln richtig gemacht. Ja? Jemand, ein Murtad, ein echter Murtad, bei den Murjia ist er kein Kafir. Bei den Murjia, die heutigen, die Neo-Murjia. Ja? In unserer Zeit, die Präsidenten sind keine Kuffar. Ja? Jeder bekämpft Islam und jeder macht Krieg gegen Islam und jeder unterstützt die Kuffar gegen Islam. Die sind alle keine Kuffar. Obwohl das ein Kufr ist, bei dem es keine Meinungsverschiedenheit gibt bei Ahlus Sunnah wal Jamaa. Ja? Und dann erfinden sie irgendwelche Regeln. Ja, man darf nicht, Tekfir darf man nicht machen. Tekfir al-Mu'ayyin, Tekfir auf bestimmte Leute darf man nicht machen. Das ist, wer sagt das, man nicht? Wer sagt das, subhanallah? Wer hat diesen Blödsinn erfunden, dass man nicht auf bestimmte Personen Tekfir machen darf? Ja? Und dann erfinden sie Shubuhat und übertreiben. In was? Übertreiben in welcher Sache? Übertreiben im A'adhar. Mehrzahl von Uther. Ja? Was bedeutet A'adhar? Entschuldigungen, die übertreiben, Leute zu entschuldigen. Sie übertreiben in dieser Sache, subhanallah. Ja, aber das ist nicht so, und Leute zu verteidigen, dass man nicht Tekfir über sie macht. Übertreiben in dieser Sache, die Murji'a. Auf der anderen Seite die Khawarij. Sie machen Tekfir für jede Sache. Ja? Kann es passieren. Du bist im Gebet. Und eventuell, du verlierst dein Wudu. Aha. Und du hörst entweder das Geräusch oder den Geruch. Ja. Was passiert? Du gehst, nimmst Wudu und schließt dich wieder an. Nimmst Abdest und schließt dich. Ja. Wenn dir das passiert in der Moschee, wenn die Khawarij sagen, du Kafir, du musst Tauba machen. Ja. Wie konnte dir das passieren? Du hast eine gewaltige Sache gemacht. Ja. Das Mindeste, was du getan hast, du hast was? Du hast die Muslime mit einem Gestank durcheinander gebracht. Das ist das Mindeste. Allah Mustan. Ja? Irgendeine andere Sünde. Oder die Neo-Khawarij in unserer Zeit. Die Khawarij unserer Zeit. Ja? Ihr Tekfir und die Art, wie sie diese Regeln gestellt haben, für die es keine Beweise gibt im Koran und Sunnah. Ja? Diese Kettenreaktion. Ja? Ohne Tafsil. Ja? Kafir, der macht nicht auch Kafir, Kafir und so und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Bilani Haya, ohne Ende. Es gibt solche Leute, Habibi. Ja? Zum Beispiel in Afghanistan damals der erste Krieg gegen die Russen. Ja? Zwei Algerier sitzen, Kampfgraben, voller Mujahideen. Ja? Unter der Erde diese, ja, mit was Äste drauf sind und so weiter und so weiter. Löcher in der Erde. Zwei Leute sitzen und sagen, subhanallah, nur ich und du sind Muslime, diese Leute sind ja alle Kuffar. Ja. Selber schuld, die kennen sich nicht aus mit unseren Sachen. Ja. Deswegen, jemand nimmt sich jetzt zum Beispiel in einer Moschee, hier oder irgendwo anders, sagen, alle diese Leute sind, alle sind Kuffar. Mit welchem Beweis? Sind das Säkularisten? Wenn ja, dann kein Problem. Sind das Rafida? Wenn ja, kein Problem. Sind das Muschrikin, die Gräber anbeten und so? Kein Problem. Sagen wir. Die gehören zu ihnen, alle sind Kuffar. Wenn irgendeiner aus ihnen rauskommt und sagt, ich mache sowas nicht, dann sagen wir, okay, du bist in einer Gruppe und bekommst den Namen der Gruppe. Oder nicht? Bist du nicht Tariqat Abdul Baki oder Abdul Qadir oder Tariqat, was weiß ich, Fulani? Ja? Gehörst du nicht zu den Refa'iyye? Gehörst du nicht zu dieser Sekte? Sagt er, ja, sagen Halas, du hast dir selbst den Namen gegeben und nicht ich. Tut mir leid. Ihre Eigenschaften sind das, das, das, das, das und das. Wenn du sagst, ich sage mich von dem los und verlasse das. Diese Lossagung wird von dir verlangt. Allah verlangt sich von dir. Allah verlangt von dir, dass du dich lossagst von Schirk und Muschrikin. Wenn du es nicht tust, gehörst du zu ihnen. Wenn du es nicht tust, gehörst du zu ihnen. Erster Stelle ist das Lossagen. Al-Bara, Allahs. Wenn du das nicht tust, gehörst du zu ihnen. Ja? Aber eine Jama'a, Muslime, ja? Muslime, ich will nicht sagen, das sind Salafis, die befolgen Sunnah und Mashallah und die sind, nein, Muslime. Die haben keinen Bart, die rasieren sich. Ja? Aber Muslime, was bedeutet Muslime? Wir haben Beweise, dass sie Muslime sind, dass sie Träger von La ilaha illallah sind und dass sie das Gebet verrichten. Aber wir haben keine Beweise, dass sie Kufr machen. Was ist dieser Mann für dich? Er ist für dich ein Muslim. Ja? Ja? Nicht einmal das gibt es. Nicht einmal das. Alles, die sind Kuffar. Warum? Weil sie nicht bei uns sind. Wer bei uns ist, ist Muslim. Wer nicht bei uns ist, ist Kafir. Wo gibt es diese Regel im Koran und Sunna? Wo? Noch in unserer Zeit, in der wir leben. Jemand wird kommen und sagen, okay, wenn wir einen islamischen Staat hätten, auch wenn wir einen islamischen Staat hätten, damals, ja, die werden kommen und sagen, halal, aber damals im islamischen Staat, in der Zeit, als es den islamischen Staat gab, ja, die Leute, die nicht im islamischen Staat gelebt haben, oder die draußen gelebt haben, man hat gesagt, Kuffar, Darul Harb, die Leute in Darul Harb, in Darul Kufr sind Kuffar. Das stimmt ja auch. Die Leute in Darul Kufr, was ist der allgemeine Spruch über die? Das sind Kuffar. Aber damals gab es einen islamischen Staat und die Grenzen des islamischen Staates haben sich nicht ausgebreitet, ausgeweitet. Ist ja auch logisch, dass die Muslime, die in Bagdad leben, ja, dass sie sagen, die Leute in Britannien sind Kuffar. Alle, alle. Wenn irgendein Tajir mal dort ist, ein Händler oder irgendeiner, er ist gegangen, was weiß ich, wegen Dunya oder sowas. Die Leute in Britannien sind alle Kuffar. Damit wir jemanden von den Briten zu Muslim erklären, brauchen wir einen Beweis. Zumindest einen äußerlichen Beweis. Er hat einen Bart, hat einen Turban, redet Arabisch, liest Koran. Das ist sicher ein Ausländer, ein Fremder, der ist gekommen nach Britannien, wegen verkauft Kamele und geht wieder zurück. Verkauft Kamele und kauft, keine Ahnung, was gibt es in Britannien, was kann man von denen kaufen, von diesen Vollidioten? Nichts. Tee kommt aus Indien, Habibi. Die haben keinen Tee. Britischer Tee ist aus Indien. Briten haben keinen Tee. Entschuldige, Bruder. Der Bruder ist aus Briten. Ihr wisst, wenn ich über jemanden rede, dann nicht wegen nationalistischen Gründen oder rassistischen, das ist Haram, sondern wegen diesen Gründen des Imams und des Kufers. Und Alhamdulillah, Rabbil Alamin, dass das so ist, okay? Ja? Das versteht ihr. Ich rede immer davon, okay? Wenn wir sagen, wir hassen Briten, oder wir hassen, dann hassen wir sie wegen ihrem Kufr natürlich. Nicht wegen ihrer Haut. Wenn wir sagen, wir hassen Türken. Warum? Wegen Kufr, den es unter den Türken gibt. Und nicht, weil sie Türken. Wenn wir sagen, wir hassen Tschetschenen, oder Afghanen, oder Bosnier, oder Albaner, oder Araber. Wir hassen Kufar, barakallahu fikum. Aber nicht die Völker. Ha? Verstehst du mich? Kufr, den hassen wir. Ha? Aber den Iman, unsere Pflicht, dass wir ihn lieben. Und die Mu'minin, unsere Pflicht. Okay? Wo bin ich stehen geblieben? Ah ja, wegen diesem Kufr. Okay? Jetzt in unserer Zeit. Es gibt an erster Stelle keinen islamischen Staat. Auch wenn wir einen islamischen Staat hätten. Ja, wir haben Ilm darüber, dass es in allen diesen Ländern große Gruppen von Muslimen gibt. Ja? Erstens. Und ganz besonders in den Ländern, die jetzt Darul Kufr sind, aber damals Darul Iman waren. Ja? Jetzt sind sie Länder des Kufrs. Damals waren sie Länder des Islams. Ja? Halb Asien war Darul Islam. Ja? Jetzt ist Asien komplett Darul Kufr. Ja? Diese ganzen russischen Republiken waren Darul Islam. Ja? Spanien war Darul Islam. Jetzt ist er Darul Kufr. Bosnien war Darul Islam, eine türkische Republik. Jetzt ist Darul Kufr. Ja? Und so weiter und so weiter. Wenn ich weitermache, wird es euch wundern. Ja? Bleiben wir lieber bei dem, was ich erwähnt habe. Ja? Aber wir wissen, wenn jemand kommt und sagt, okay, die Österreicher, was ist mit dem österreichischen Volk? Sagen wir, Assel, bei denen, dass sie Kuffar sind. Aber wir haben Ilm, dass dort viele Muslime leben. Okay? Ja? Und der Tekfir al-Mu'ayyan, der bestimmte Tekfir einer bestimmten Person, passiert nur dann, wenn man diese bestimmte Person auch hat. Ja? Du kannst jetzt nicht von mir verlangen, dass ich Tekfir mache über jemanden, dass ich mir jetzt jemanden ausdenke. Ja, es gibt einen, er ist jetzt Kafir. Das ist lächerlich. Und das machen Leute, die im Tekfir übertreiben. Sie sitzen und reden. Was passiert, wenn das und dies und das und erfinden, wie alle anderen Ahlul Bida? Ja? Verstehst du mich, Barakallahu Fikum? Wir reden über die, die übertreiben und die, die jeden Kafir zu Muslim erklären und versuchen, seinen Kufr zu entschuldigen oder zu rechtfertigen. Sagen, nein, man darf nicht sagen, Kafir, Ahl Sunnah wal Jamaah ist nicht so. Ahl Sunnah wal Jamaah sagen, nein, wenn jemand Kufr begeht und dafür gibt es klare Beweise im Koran und Sunnah und es gibt keine Entschuldigungen für seinen Kufr, er ist ein Kafir. Egal wer er ist. Auch wenn der Imam von Mekka ist, Imam von Kaaba ist, wenn er Kufr begeht, sagen wir, er ist ein Kafir. Versteht ihr das, Barakallahu Fikum? Und wir sagen, na, jeder darf Takfir machen. Jeder darf Takfir machen, wenn er die Sache versteht. Ja? Und es ist nicht Voraussetzung, dass er ein großer Alim ist. Er sagt, ja, er muss Mufti sein, damit er das macht. Jemand kommt und schimpft den Propheten ins Gesicht. Dir, vor dir. Beleidigt den Propheten. Was wirst du sagen? Du wirst sagen, du bist ein Ungläubiger geworden. Ja? Du bist ein Ungläubiger, du bist ein Kafir. Wenn du nicht Tauba machst, öffentlich, ja, wirst du bei mir immer ein Kafir bleiben. Und das wird sich nicht ändern. Du kannst nicht morgen kommen, heute zum Beispiel. Nehmen wir an, wir streiten und du sagst mir irgendwas. Ja? Du kannst morgen wieder kommen und ein zweites, ein drittes Mal und die Sache schlichtet sich irgendwie, ja, ich ertrage dich, du erträgst mich. Aber wenn du Kufr machst, dass du zum Beispiel den Propheten beleidigst, das wird es nicht mehr. Du kannst nicht morgen kommen und so tun, als ob es, ob nichts passiert wäre. Du bleibst ab heute immer Kafir für mich. Ein Kafir. Und niemand wird dich bei mir entschuldigen können, dass er kommt, ja Bruder, ich hab's gestritten. Nein, es geht, außer du machst Tauba, öffentliche Tauba. Verstehst du mich, Barakallahu Fikum? Okay, bei dem Beleidigung vom Propheten Salam gilt seine Tauba nicht. Ja? Gilt seine Tauba nicht. Verstehst du mich, Barakallahu Fikum? Okay, bei dir selber ist irrelevant, du kannst ja sowieso nichts machen. Ja? Bei einem Herrscher ist es was anderes. Er kann nicht zu einem Herrscher kommen und sagen, ja, ich mache Tauba. Wenn er gefangen wird, ja, und Zeugen sprechen gegen ihn, wir haben ihn gehört, dass er den Propheten beleidigt hat. Seine Tauba, er wird getötet von dem islamischen Herrscher. Ja? Bei den Beleidigungen vom Propheten, er wird sofort Kafir und seine Tauba wird nicht vom Herrscher akzeptiert. Okay? Verstehst du das, Barakallahu Fikum? Jemand wird kommen und sagen, okay, wenn man Allah beleidigt, dann wird man Kafir. Aber wenn man kommt und Tauba macht, die Tauba wird angenommen. Ja? Und wir sagen, Allah ist Hayyun la yamut. Allah lebt und er wird niemals sterben, tabaraka ta'ala. Ja? Und er verzeiht, wem er möchte. Aber der Prophet ist schon gestorben. Und er kann dir nicht mehr verzeihen. Würde der Prophet leben, ja? Und er sagt, ja, lass, ich verzeihe dir. Yalla, Bismillah, kein Problem. Wir verzeihen dir auch. Aber der Prophet ist gestorben, alayhi salatu wasalam, und er kann dir nicht verzeihen. Ja? Und du wirst hingerichtet. Wenn du Tauba machst bei Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillah, das ist gut für dich. Ja? Aber eine Lehre für alle anderen, die im islamischen Staat leben, dass sie ja nicht auf diese blöde Idee kommen. Ja? Außer es handelt sich um einen Kafir, der Islam annimmt. Der Islam löscht alles, was vorher war. Ja? Aber ein Muslim, der sich zum Islam bekennt, wie kann jemand, ein Muslim, der an Allah glaubt und an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja? Rasulullah alaihi salatu wasallam, wie kann jemand ihn beschimpfen und beleidigen? Ja? Das kann man sich nicht vorstellen. Ja? Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es jemals so einen gab. Okay? Dass es so, jemals so etwas gab in der islamischen Geschichte, dass jemand hingerichtet worden ist, ja, weil er den Propheten beleidigt hat, von den Muslimen.